herzlich willkommen zum Uncast Episode 515. Überwiegend harmlos. Leute, es ist Towel Day natürlich, ja, und deswegen ist hier beim Netcast heute auch das Handtuch der treue Begleiter, ja. Ne? Don't panic, wir haben andere Themen. Ha! Und beispielsweise, was mir letzte Woche sehr sauer aufgestoßen ist, ja, die Zwangsinstallation von Google Duo, trotz der Deaktivierung, ja. Das ist ziemlich nervig. Ich weiß leider nicht hundertprozentig, wer der Schuldige ist. Ist es Google? Oder ist es ein Problem, das jetzt Huawei hat bei den Geräten, die eben noch die Google-Dienste haben? Fakt ist jedenfalls, wenn ich das Handy neu starte und den Play Store aufrufe, ja, kriege ich ein Update angezeigt für Google Duo. Das dürfte schon mal gar nicht sein, weil die App ist deaktiviert und damit müsste es aus dem Update-Zyklus rausgenommen werden. Danach, wenn ich dann zurückgehe auf den Hauptbildschirm, ist das Google Duo-Icon sogar wieder da und die App ist aktiviert und einsatzbereit. Ziemlich übel, meiner Meinung nach. Somit kann ich mich jetzt hier rumschlagen damit, dieses Google Duo permanent zu löschen, quasi nach jedem Gerätestart. Das nervt mich sehr und ich weiß nicht, wo der Auslöser ist. Ich vermute aber, dass der bei den Google Play Services ist, denn das habe ich erst seit etwa einer Woche. Ein Update gab es aber vorher auch schon nicht. Das heißt, das Huawei-Gerät, dieses Honor-Gerät ist gleich geblieben. Da hat sich von der Systemsoftware nichts geändert. Und da ist das Problem nicht passiert. Erst nach Updates von Google Play und Play Services habe ich das jetzt, dass Google Duo immer wieder neu aktiviert wird, automatisch aktiviert wird. Erstmal ist es natürlich sehr, sehr nervig. Und zweitens äußerst suspekt, das ist nicht gerade sehr vertrauenserweckend, wenn Apps aktiviert werden können, die ich explizit deaktiviert habe und sogar gestartet werden, installiert werden und gestartet werden, ohne dass ich das verhindern kann. Mein lieber Mann, das ist wirklich schon an der Grenze zur Nötigung meiner Meinung nach. Und ich werde mal gucken, ob ich da den Schuldigen finden kann und entsprechend dann reagieren darauf. Es nervt mich wirklich sehr, das muss man schon sagen. Ich habe mich entschlossen, das nicht zu nutzen und aus gutem Grund. Und jetzt wird man damit genötigt, das ist schon ziemlich bitter. Ja, also wow, das hätte ich noch vor ein paar Jahren von Google nicht gedacht. Oder eigentlich schon noch letztes Jahr hätte ich das von Google nicht gedacht, dass sie sowas machen. Oder wer auch da immer schuld dran ist, das wäre ein Punkt, wo ich sage, okay, also wenn das von Huawei angestoßen wird, ja, oder von Honor, dann werde ich mir auch kein neues Honor-Gerät mehr kaufen. Wobei die neuen Honor-Geräte ja sowieso komplett ohne Google-Services kommen. Gut, ich mache jetzt einfach mal weiter. Wir haben heute vieles über Huawei und Honor, aber auch großes Kopfschütteln über ein Sony-Gerät. Und Oppo ist auch ein paar Mal vertreten. Einmal zum Beispiel, dass sie eine Partnerschaft leider mit Vodafone in Europa bekannt gegeben haben. Das heißt, Oppo-Geräte werden von Vodafone vertrieben, auch in Deutschland und in einigen anderen europäischen Ländern, was eben dazu führt, dass wir, was ja schön ist, mehr Oppo-Geräte bekommen nach Deutschland, aber gleichzeitig auch mit der unsäglichen Bloatware. Die ist wohl Standard. Jedenfalls war das mal eine Aussage von Vodafone. Es wird niemals Vodafone-Geräte geben ohne die Vodafone-Software drauf. So, jetzt könnt ihr überlegen, was das bedeutet. Die Bloatware ist unsäglich. Ich kenne das. Ich habe das gesehen bei einigen Samsung-Geräten. Das haut mir wirklich die Socken weg, wenn ich das sehe. Da wird wirklich alles probiert, diese Crapware von Vodafone, dass die von den Leuten genutzt wird. Die haben ja Services, E-Mail-Clients, da schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen. Ja. Furchtbar. Egal. Wie auch immer, ich finde es keine gute Wahl gewesen von Oppo. Die hätten lieber solle die Geräte frei bringen. Ich bin mir auch sicher, dass es die dann auch in absehbarer Zeit frei zur Verfügung haben werden, also ohne Netzbetreiber, das ist das einzig Wahre. Aber wie gesagt, gerade Vodafone ist nicht sehr positiv aufgefallen mit dieser Bloatware, und oftmals ist die eben auch nicht zu deaktivieren, ja, also nicht verwechseln mit diesem anderen jetzt. Das andere ist noch schlimmer mit dem Google Duo, was da passiert, weil wenn da einmal eine Software deaktiviert ist, dann bleibt die auch deaktiviert, ja, während hier dann eben sich die Software wieder neu aktiviert und aktualisiert, das ist wieder was anderes. Also vielleicht ist Vodafone nicht ganz so schlimm wie Google, ja. Honor MagicBook Pro kommt heraus, Neuauflage für 2020, Halleluja möchte man da sagen, 16,1 Zoll Display, die 10. Generation Intel CPUs, X65 TV wurde ebenfalls vorgestellt, aber bleiben wir erstmal noch bei diesem Honor MagicBook. Das hat ein 1080p Panel. Die 1 Megapixel Webcam ist wirklich traurig. Die 1 Megapixel Webcam ist in der Tastatur verborgen. Kann man so runterklappen, ne? Und kommt auch mit einem Fingerabdruckscanner. Der Core i5 Chip kann auch upgraded werden, beziehungsweise gibt eine Version auf mit i7 Prozessor. In beiden Fällen 16 GB DDR4 RAM. Yay! 16 GB, nicht schlecht. Und 512 GB SSD-Laufwerk mit Windows 10 Home präinstalliert, allerdings vorinstalliert, aber das kann man natürlich schnell ersetzen durch eine Linux-Distribution, dürfte laufen, weil das relativ standardisierte Komponenten sind. Intel-Grafik Chip ist da drauf. Es gibt auch eine externe Nvidia-Karte, aber okay, naja. Die sonstigen Anschlüsse Wi-Fi 5, A10, und Bluetooth 5.0, also alles relativ neu. USB-C-Ports, oder ein USB-C-Port und drei USB-A 3.0-Ports, HDMI-Port ist natürlich ebenfalls vorhanden, für einen Monitor anzuschließen. 56 Wattstunden Akku, 14 Stunden soll das Ganze halten. Sogar 11,5 Stunden Video-Playback. Das ist eigentlich recht gut. Damit kommt man durchaus über den Tag im Normalfall. Ab 19. Mai wird es das in China geben, zu einem Startpreis von 780 Euro für die i5-Version. Die i7-Version ist dann natürlich etwas teurer. Da ist allerdings der Preis noch nicht fest. Ja, ich finde es eigentlich eine super Geschichte, diese Honor MagicBooks. Also wenn ich hier neue Laptops suchen würde, dann wäre das sicherlich die erste Wahl. Es sind alles sehr hochwertige Komponenten, was da verbaut ist. Und auch das Design ist meiner Meinung nach richtig gut. Der Fingerabdruckscanner, wie gesagt, am richtigen Platz. Die Kamera, die also wie eine Tastaturkappe per Druck dann hochgeklappt werden kann, finde ich auch eine schöne Geschichte. Und ausstattungsmäßig gibt es da ebenfalls nichts zu mäkeln. Coole Sache, MacBook Pro in der neuen Version, auch der 16,1 Zoll Screen ist da meiner Meinung nach eine interessante Geschichte. Hat ja irgendwie nichts mit Handy zu tun, aber okay, es ist von Honor. Ne? Sony Xperia 1 Mark II. Das ist eine traurige Geschichte. Wisst ihr eigentlich, wenn ich sowas sehe, sowas lese, ja, dann habe ich manchmal wirklich keinen Bock mehr, für mich für irgendeine Firma noch zu begeistern, ja, weil manche Firmen machen sich echt selbst kaputt. Ich bin ja eigentlich Sony-Fan. Ja. Ich würde gerne wieder mal ein Sony-Gerät kaufen. Ich habe es schon öfters gesagt, ich hatte mal das Sony Tablet Z3 Kompakt als auch als Telefonersatz. Ich war sehr zufrieden damit, aber es ist halt in die Jahre gekommen. Und da muss ich wirklich jetzt sagen, was die auf dem Markt hatten die ganze Zeit, war unterirdisch von den technischen Daten. Es waren zwar immer wieder so ein paar Sachen, wo die gedacht haben, was wohl besonders wichtig ist und gut ist. Ja, das Display, ja, schöne Displays, okay, aber gegenüber Samsung hat man da auch nicht mehr viel Vorteile gehabt. Ja. Sound war auch immer ein Schwerpunkt. Allerdings waren da auch die letzten Soundtests dann gar nicht mehr so gut. Also Sony hat sich da durchgemogelt mit Preisen, die jenseits von Gut und Böse sind. Und bei jedem Mal, wenn ein neues Gerät erscheint, hoffe ich, dass Sony daraus lernt aus den Fehlern. Ich meine, die haben ja ihre Verkaufszahlen. Die wissen, dass die Verkaufszahlen haben unter aller Sau. Ihr müsst euch mal vorstellen, Sony ist eine große Weltfirma. Die haben, die verkaufen Stückzahlen an Sony-Geräten, die sind zum Weinen. So schlecht kommen die bei den Konsumenten an. Und das hängt unter anderem eben immer daran, dass es mittelmäßige technische Daten zu horrenden Preisen gibt. Und immer wenn ein neues Gerät rauskommt, hoffe ich, dass sich das ändert. Und immer werde ich wieder enttäuscht. Jetzt kriegen wir hier das Xperia 1 Mark II. Da habe ich ja die technischen Daten schon ein bisschen vorher gesagt. Das Design ist altbacken. Ja, okay. Ist jetzt aber nicht ganz so schlimm. Ist ja nicht so übel, wenn das mal aussieht, als ob das aus den 2010ern ist. Ne? Das Gerät kann man ja drüber hinwegsehen. Meine ich jetzt ganz ernst. Denn die technischen Daten sind wichtiger und da ist dann eben ein 6,5 Zoll 4K OLED-Display dran. Sag ich gleich noch was dazu. Eine Triple 12-Megapixel-Kamera mit Ultraweitwinkel, Telefoto dreifach und eine Ultraweitwinkel beziehungsweise, Moment mal, langsam. Achso, halt. 12-Megapixel-Kamera mit einem regulären Objektiv, 16mm Ultraweitwinkel und dreifach Telefotolinse, also Triple-Kamera. Ne? 4000 mAh Akku ist auch okay. Was haben wir denn hier an technischen an Speicher? Ah ja, genau, 8 GB RAM mit 256 GB Speicher. Das ist die einzige Version, die es von diesem Gerät gibt. 256 GB Speicher ist okay. Für 2020 gerade okay. Genau wie die 8 GB RAM muss man heute schon Minimum haben für ein vernünftiges Telefon. So. Preis 1145 Euro. Da frag ich mich wirklich, was geht in den Köpfen der Sony-Leute, der Sony-Verantwortlichen vor? Denken die wirklich, weil das Sony ist, dass die Leute das raushauen? Ist es noch nicht bei denen angekommen, dass Sony bei Telefonen eher ist was? Sony-Telefon? Samsung, Huawei, Honor. Also es werden mehr Leute Honor-Telefone kennen als Sony-Telefone. Ja? Und natürlich Apple, ne? iPhone und so weiter. Und dann kommt das so ein Gerät, ein Sony Xperia 1 Mark II. Und dann sehen die Leute 1145. Okay, was ist da jetzt so besonders? Ja, da kriegen die Klasse gesagt, ah ja, es hat ein 6,5 Zoll 4K OLED-Screen. So. Ich meine, das kann beeindrucken. Ja? So rein auf dem Papier. Nur ist es vollkommen, wie soll ich sagen, ja, blödsinnig. 4K auf einem 6,5 Zoll Display? ja. Okay, ne? Ich meine, ich hab ja vorher schon gelesen, 4K-Displays sind Humbug. Ja, Humbug auf Smartphones, klipp und klar. Aber nehmen wir mal an, das ist wirklich eine echte 4K-Auflösung, wunderbar. Ja. Das bringt null. Null. Es gibt kein menschliches Auge, ja, das so viele Pixel auf so engem Raum erfassen kann. Ja, geht nicht. Das ist die Auflösung des menschlichen Auges einfach bei weitem nicht hoch genug. Also wir reden hier nicht von diesem Retina-Ding. Das stimmt übrigens auch, was Apple da sagt. Ja. Aber man kann es ja immer noch so ein bisschen ausbauen. Also Retina, okay, die Retina-Auflösung, ja gut, okay. Aber Retina Plus, ne, so ein bisschen Polster, ist immer gut, wenn man sich eben darauf verlässt, dass man ja selbst die besten Augen der Menschheit hat, ja. Und einem für sich selbst, ja, das nicht zählt, was man verarbeiten kann, ja, genauso wie den 20.000 Hertz Hörfrequenz, ne, genau, ja, also man selbst hört immer mehr als das, ne, gut. Wobei, da muss ich noch sagen, kann es auch tatsächlich sein, ja, da passiert es schon mal, dass wenn eine Fledermaus bei mir draußen vor Fenster vorbeifliegt, dass ich immer hier die Ohren zuhalten muss, ist in der Tat so. Aber trotzdem ist es nicht ganz, ist das mit den Augen was ganz, ganz anderes. Da gibt es einfach ja, biologische Grenzen, was eben nicht mehr geht. Ich habe schon öfters drüber gesprochen, das heißt 4K mit bei einem 6,5 Zoll Display ist vollkommen sinnlos. Also vollkommen sinnlos. Ja. Und gut, man hat's, es ist drin, rechtfertigt das die 1145 Euro? Niemals. Ja. Ich weiß nicht, was die sich überhaupt da vorstellen. Und schade, wieder ein Gerät weg. Und ich bin fast der Überzeugung, das war's dann auch bald für Sony. Ja, sie haben ja immer wieder große Schwierigkeiten, weil sie Umsatzprobleme in ihrer Mobilsparte haben. Die anderen Sparten finanzieren die Mobilsparten seit Jahren mit, ja, weil das ist irgendwie, ist das wohl nur noch so ein Prestigeprojekt. Guck, wir haben auch Handys, ne? Wir als größter Elektronikkonzern und so weiter, bla bla bla, ne? Ja, wir haben es hier. Sehr, sehr schade, aber irgendwann wird es den Managern dann wohl zu bunt auch und die sagen, okay, jetzt fahren wir hier nur noch Verluste ein und das Teil wird ein Verlustgeschäft. Also es tut mir furchtbar leid, aber es wird nicht viele Leute geben, die das Teil für 1145 Euro kaufen werden. Ich jedenfalls nicht, weil ich noch bei klarem Verstand bin und natürlich sehe, dass ich Handys mit diesen technischen Daten mal von diesem 4K Blödsinn abgesehen. Ja, ich rede hier, wie gesagt, nicht von der 4K-Kamera, sondern vom 4K-Display. Und dass man hier für unter 700 Euro schon Geräte kriegt, die unendlich viel besser sind als dieses Sony Xperia 1 Mark II mit dem bescheuertsten Namen, den ich mir vorstellen kann. Gut, ich komme mal weiter. Soll ich jetzt hier alles mal an einem Blog machen mit Huawei und so weiter? Nee. Ach, wisst ihr, ich tu das alles mal jetzt so in die Sendung reinstreuen. Ja, Yu Chengdong. Also jetzt habe ich dreimal gestottert bei dem Namen. Yu Chengdong sagt, dass die nationale Sicherheit, was die USA immer sagt, ja, nur eine Ausrede ist. Und dass der wahre Grund ist, dass Huawei die US-Tech-Hegemonie bedroht. Und da kann ich nur zustimmen. Das ist der wahre Grund. Die US-Industrie ist unter Druck durch die viel besseren, leistungsfähigeren Geräte von Huawei. Der technische Vorsprung auch im Bereich von 5G-Netzwerke ist so unglaublich hoch im Vergleich zu den US-Firmen, dass es fast schon lächerlich wirkt, dass Länder 5G-Technologie von Huawei aussperren und darauf hoffen, dass ein Wunder passiert. Länder wie die USA, die Huawei nicht mehr am Netzausbau beteiligen, werden dafür einen hohen Preis bezahlen, nämlich der Preis der Zweitklassigkeit. Ja. Man rutscht in die zweite Klasse ab, technologisch. Da habe ich auch nachher noch was, gerade mit der 5G, neue Antennentechnik vorgestellt von Huawei. Da ist viel, viel, viel Platz zwischen den US-Konkurrenten und Firmen wie Huawei eben. Da wird ein technologischer Vorsprung aufgegeben. Also es ist wirklich traurig. Aber es ist genau das, was ich auch schon jetzt seit etwa einem Jahr sage und auch schon seit mehreren Jahren feststelle, dass hier die USA ins Hintertreffen gerät und jetzt mit Gewalt probiert, chinesische Firmen, die eben weit höherwertige Technik, höhere Technik haben als die USA, dass die hart angegangen werden, dass die unfair attackiert werden und dann eben in die Knie gezwungen werden sollen mit fadenscheinigen Gründen. Es wird natürlich bei Huawei nur kurzfristig Auswirkungen haben. Man hat ja sehr viele, sagen wir mal, Alternativen schon aufgezeigt und werde ich im Laufe der Sendung auch noch ein bisschen was darüber erzählen. Aber jetzt zur Auflockerung gehen wir erstmal nochmal zum Xiaomi. Das ist ja auch so ein böses chinesisches Unternehmen, na, also na, ganz klar. Xiaomi ist im Kommen. Ja. Die haben jetzt auch das erste Mal in diesem Quartal 1 2020, also das erste Mal haben die ja, im Quartal 2020 29 Millionen ausgelieferte Geräte erreicht und haben damit zum allerersten Mal den Marktanteil von 10% überschritten. Also zum ersten Mal sind mehr als 10% Marktanteil bei Xiaomi gelandet. Das ist beachtlich. Damit haben die natürlich aufgeholt. 4,7% mehr als das letzte Jahr und das ist natürlich auch mit dazu oder mit Huawei zu verdanken. Ja, im Prinzip kann sich Xiaomi bei den USA bedanken. Dennoch sind es nur marginale Gewinne außerhalb von China halt, die da dazu kommen. Aber es summiert sich natürlich. Und von daher hat man eben 10,6% Marktanteil erreicht. Das ist beachtlich. Und man sieht, dass eben die Marktanteile nicht bei amerikanischen Firmen, ja, wer soll das dann auch sein? Welche amerikanische Firmen gibt es denn? Apple gibt es. Nur Apple gibt es. Ja. Die anderen Firmen sind entweder in China, Taiwan oder Korea angesiedelt. So sieht es mal aus. Ne? Und die USA gewinnen da nicht viel. Ja. Und man sieht, Xiaomi profitiert davon eben sehr stark und haut halt auch dann entsprechend mehr Geräte raus auf den Markt. Ganz interessant, das MIUI 12 also das Betriebssystem von dem Xiaomi, von den Xiaomi-Geräten wird jetzt auch bald ausgeliefert werden. Es ist jedenfalls jetzt offiziell bekannt gegeben worden, welche neuen Features das System haben wird. Unter anderem gibt es eine Physics Engine, ja, so dass der Screen in die dritte Dimension gebracht wird, ja, was auch immer das heißt. Also man hat mehrere überlagernde Layers, ja, und hat somit, kann somit einen realistischen Blur-Effekt quasi erzeugen, ja, und das soll eben so ein 3D-Effekt hier hervorbringen, auch okay. Man hat eine neue Kamera-App und auch, ist das jetzt wirklich wichtig, aber okay, ist jedenfalls ein großes Ding gewesen, hat die Leute sehr interessiert, die neuen Wallpapers, sogenannte Super Wallpapers als dynamische Hintergründe, das heißt sich verändernde Hintergründe, mit ebenfalls mit diesen faszinierenden Zoom-Effekten, wo dann eben auch so ein 3D-Gefühl vermittelt wird. Und offenbar hat es eben bei den Leuten für einen Wow-Effekt gesorgt. Gar nicht schlecht. Man hat ein neues Settings-Interface. Man hat auch Multitasking mit sogenannten Floating Windows, also sowas schon fast wie auf dem PC. Ja, kleine Fenster, die man verschieben kann auch auf dem Bildschirm. Ein Active Screen Mode hat man eingeführt. Man hat hier Monitor Schlaf und Bewegungstracker mit drin, sofern man das Gerät dann am Körper hat. Das ist natürlich Unsinn, wir hatten das schon. dann viele Kleinigkeiten, zum Beispiel neue Wetterapplikationen ist eingebaut worden und so weiter und so weiter. Das Ganze wird ausgeliefert an die Geräte. Bald heißt es, ja. Die erste Runde geht an das Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, 9T Pro, K20 und K20 Pro. Dann geht es weiter, vermutlich steht hier ein Datum dabei, nein, also Daten sind hier rar. Ende Juni soll die erste Runde loslegen und gut, danach halt irgendwann startet dann die zweite Runde. Das ist Mi 10, 10 Pro, 10 Lite, Mi 9 Lite drin, Mi 8, 8 Pro und 8 Lite, das Mi Mix 3, 2 und 2S, Mi Note 10, Note 10 Lite und das Mi Max 3. Auch die Redmi-Serie wird großzügig bedient, da lese ich jetzt nicht alles vor, aber im Prinzip von Redmi 5 bis Redmi 9 kriegen alle diese Geräte hier das und noch ein paar Redmi-Geräte mehr. Auch die Poco-Serie F1, X2 und F2 Pro bekommen dieses MIUI 12. Also es Stillstand sieht anders aus. Xiaomi ist da auf einem guten Weg und man hört es gern, dass so viele Geräte auch mit dem neuen Teil geupdatet werden. Ja, Honor bringt das ViewPad 6 Tab und das ist jetzt auch offiziell in China bereits erschienen mit 5G, Magic Pencil und 10,4 Zoll Display für Tablets, muss man ja sagen, ist eine Ausstattung von 6 GB RAM und 128 GB interner Speicher schon ganz gut. Das Display mit 2000 x 1200 Bildpunkten mit 10,4 Zoll, okay. Relativ dünne Ränder, also naja, ich würde fast sagen, naja, schon normal dicke Ränder, also relativ dünn eigentlich nicht. Aber okay, die 13-Megapixel-Kamera hinten, Single-Kamera und natürlich eine 8-Megapixel-Front-Facing-Kamera ist für ein Tablet allerdings sehr großzügig dimensioniert. Das muss man sagen, also gar nicht so schlecht. Da kann man schon vernünftig Videochat machen und auch mal wirklich ein Foto machen, das man auch brauchen kann. Gar nicht übel, weiß nicht, ob das viel Sinn macht beim Tablet, aber okay. Dann ein 7250 mAh Akku, damit es auch richtig lange durchhält. Und ein USB Type-C Port ist auch mit drin. Magic UI 3.1 wird ebenfalls mit ausgeliefert werden. Drucksensitiver Magic Pencil mit 4096 Druckpunkten. Ganz cool. Und der Preis ist der Preis schon bekannt? Man, das ist ja nicht so wenig interessant. Ja. Also der Preis ist noch nicht ganz raus. Kommt ja auch wahrscheinlich auf die Region an bei Honor, wie immer. Ja. Der offizielle Preis für die verschiedenen Regionen wird am 13. Juni gesagt werden. Und wann und ob das Teil nach Europa kommt, ist ebenfalls noch nicht genau gesagt worden. Ich gehe aber stark davon aus, dass das ViewPad 6 Tab auch tatsächlich eben nach Europa kommt. Fände ich eine gute Geschichte. Und dann wird es da vom Preis her bestimmt auch nicht ganz so teuer. Ist ja ein Honor-Gerät und kein Sony-Tablet. Ne? So, es ist offiziell, Leute, ja, der Druck der USA wirkt bei Huawei. Nämlich, dass die auch alternative Prozessoren nehmen werden. Nämlich, dass zum Beispiel der MediaTek 5G SoC, es ist beschlossen, Leute, es ist offiziell, ja, dass Huawei jetzt auch Geräte herstellen wird mit diesen MediaTek-Prozessoren. Das Honor X10 ist draußen auch $268 geht da der Preis los. Ein richtiger Kampfpreis. Ist zwar ein Midrange-Gerät, aber da kann man wirklich nichts sagen. Und ja, so sieht es aus. Honor ist ja eine Firma, die auch eben, das ist ja eine Tochtergesellschaft von Huawei. Und es sind einige Prozessoren in Sprache, was auch für zukünftige Geräte hier dann genutzt werden soll. Zum Beispiel eben der 1000L, 1000 und 1000 Plus und der Dimensity 820 Prozessor. Es ist nicht klar, was Honor in der Zukunft dann eben auswählen wird. Aber es ist sicher, dass eben auch hier MediaTek-Prozessoren verarbeiten werden. Das ist das, was ich auch gesagt habe. Huawei Honor wird jetzt mehrgleisig fahren. Die werden sowohl ihre Kirin-Prozessoren weiter haben, die allerdings jetzt größtenteils auch woanders hergestellt werden. Zuerst mal ist noch eine Charge offen, eine Bestellung noch offen. Die wird wohl auch ausgeliefert werden. Es gibt ja auch noch internationale Gesetze, die selbst ein Trumpeteer nicht ändern kann. Ja. Und das heißt, da gibt es erst noch mal ein paar Zehntausende, Hunderttausende Prozessoren, ja, die Lieferung wird gemacht und danach werden eben Produktionsreihen umgestellt bei der Alternativfirma SMIC heißt es, glaube ich, ja, und dann eben auch Alternativen von MediaTek, das heißt, es wird wohl dann auch eine Reihe von Smartphones geben, die eben die MediaTek-Prozessoren nutzen. Und man wird die auch so angleichen, dass die Prozessoren auch geswitcht werden können im Falle des Falles. Man ist da offenbar sehr flexibel aufgestellt und da hat man wohl die Flexibilität auch etwas unterschätzt. Ja, wer gedacht hat, dass Huawei so unflexibel und starr ist wie so ein altes amerikanisches Großunternehmen, da haben die sich aber getäuscht, ja. Huawei geht hin und sagt, okay, wir kriegen die Prozessoren nicht mehr, nehmen wir andere Prozessoren, fertig, so Ende Gelände, ja, los, ihr macht ein paar Überstunden, Leute, und jetzt machen wir ein neues Design und for your company und los geht's. So sieht's aus, ja. Tja, Die Honor Smart, also das ist schon mal sehr erfreulich. Ich bin schon seit Jahren MediaTek-Fan, warum auch nicht. Die Prozessoren sind immer wieder unterschätzt worden. In vielen Low-End-Geräten wurden die aber trotzdem eingesetzt, auch in vielen IoT-Gadgets. Wer hat zum Beispiel gewusst, dass in den Fire TVs MediaTek-Prozessoren eingesetzt wurden? Zum Beispiel, also das ist gar nicht so schlecht. Ich hatte mal ein recht gutes Tablet, das Pipo T9, ja, das hat ebenfalls einen MediaTek-Prozessor drin gehabt. Das waren wirklich ausgezeichnet von der Performance her. Die haben länger performant durchgehalten als so mancher Snapdragon, der schon nach kurzer Zeit so langsam war, dass eben nichts mehr ging. Also das heißt, da waren noch Reserven übrig. Ja, ganz cool. Und deswegen habe ich da keine Angst davor, dass das irgendwie negativ sich auswirken würde, wenn jetzt Huawei mehr auf die MediaTek-Prozessoren setzen würde. Die Honor-Geräte, weil wir gerade wieder hier bei sind, kriegen auch ein gutes Update, nämlich das Magic UI 3.1. Auch hier gibt es jede Menge Geräte, die jetzt bald ein Update bekommen. Geräte, die eben vorgesehen sind zurzeit, sind Honor V30, V30 Pro, Honor V20, V20 Pro. Bei uns ist es übrigens dieses V, heißt bei uns View, also bei uns die Honor View 20 und View 30 Geräte bekommen. Da heißt es bei uns auch V30, weiß nicht, wurde glaube ich geändert. Früher war das jedenfalls V20, war View 20 bei uns. Die bekommen ebenfalls das Upgrade. Honor 20, 20S, 20 Lite, Honor Magic 2, Honor 9X, 9X Pro und 9A. Die ganzen Geräte werden jetzt schon am Anfang recht schnell geupdatet und ich bin schon sehr drauf gespannt. Ich denke, dass jetzt erst nochmal das Sicherheitsupdate rauskommt für diesen Monat und erst danach ein bis zwei Monate später, denke ich, wenn wir Glück haben, wird dann hier das neue Magic UI hier eintreffen bei uns. Und früher kann ich mir das eigentlich auch nicht vorstellen. Ich gucke gerade mal, ob das Sicherheitsupdate jetzt schon da ist. Nein, ist noch nicht da. Also wie gesagt, ich denke, es kommt erst nochmal ein Sicherheitsupdate und erst danach kommt das Update auf Magic UI 3.1 und da wird auch sehr viel Neues erwartet, sehr viele Änderungen im System, auch unter den unter der Haube, was ich eigentlich auch ganz gut finde. Ich hoffe, dass da auch mehr auf Alternativdienste gesetzt wird als bisher, vielleicht eben, ich hoffe ja wirklich immer noch auf eine Option, aber das wird wohl nur ein Traum von mir bleiben, wo man dann auswählen kann, nein, man möchte jetzt die Huawei Mobile Services haben oder die Google Mobile Services. Bei den alten Geräten wäre es zwar theoretisch möglich, aber ich glaube, dass da werde ich Pech haben und ich muss wohl mit dem Google Services noch leben, ja. Weil, das Update schiebe ich so weit, wie es geht, noch raus, weil ich einfach momentan sehe, dass das Honor View 20 immer noch gut ist, gut mithalten kann, ja, und das freut mich auch sehr. Da hatte ich wieder den richtigen Riecher, als ich mir das geholt habe, war es ja sehr, sehr gut von den technischen Daten her, 8 GB RAM, 256 GB Storage, das sind immer noch Leistungsdaten, die man heute noch bei den Geräten als normal empfindet und das macht sich dann eben auch bemerkbar und auch die Geschwindigkeit durch den GPU Turbo ist wirklich ausgezeichnet, auch bei Games. Und von daher warte ich jetzt noch vielleicht sogar bis nächstes Jahr, mal gucken, bis ich ein neues Gerät hole. Und dann wird sich das entscheiden, was dann eben anliegt. Mal gucken. Aber im Moment ist es fast schon wichtig, dass keine Google Services drauf sind bei mir. Denn, wie gesagt, ich habe alles ersetzt, soweit wie es eben möglich ist durch dieses System. Ich kann hier leider nicht alles runterschmeißen, aber immerhin eines konnte ich jetzt noch zusätzlich entfernen, beziehungsweise nicht entfernen, sondern zumindest mal eine Alternative installieren. Ganz entfernen geht ja nicht, weil das so tief im System vergraben ist, nämlich die Google-Suche. Ja, die Google-Suche, die Google-App, ja, ist ja sehr tief im System verankert. Das heißt, die kann ich nicht einfach deaktivieren, ohne dass hier alles einen Bach runtergeht. Schade eigentlich. Genutzt wird die eh nicht bei mir, zumindest nicht für Suchen. Aber jetzt hat Your Way eine schöne neue App gelauncht, nämlich um auf ihren Geräten, die ohne Google Mobile Services ausgeliefert werden, auch eine sehr schöne Such-App zu realisieren. Die nennt sich Petal Search. Petal Search, ja. Ich glaube, das ist so viel wie die Blütensuche. Coole Sache. Und die könnt ihr herunterladen und das ist als Ersatz für Google Search gedacht. Damit kann man also im Gerät suchen. Ich rufe die gerade mal auf. Ich habe es natürlich sofort installiert. Ja. Da kann man alles Mögliche mit suchen. Jetzt gehe ich mal hier in die Einstellung so, also man kann sowohl Apps, Kontakte, Nachrichten, den Kalender, Memos, E-Mails, die Einstellung und Musik durchsuchen. Genau, Your Way Musik könnt ihr direkt aus der Suche abfragen. Your Way Music hat ja ein eigener Streaming-Abo-Musikdienst jetzt, ne? Richtig interessant, also absolut für. Eigentlich ist jetzt für alles ist eine Alternative da und zwar eine gute Alternative, ja. Wir haben Navigations-Apps, wir haben Maps, wir haben Musik, Video-Streaming, stell dir mal vor, Video-Streaming-Service gibt es ebenfalls schon, ja. Gut, E-Mails, das ist eben dieses Standard-E-Mail-Programm, das ist bei mir sowieso ersetzt. Dann Notizen und so weiter geht auch über die Memo-Funktion natürlich, ja, Kalendarium sowieso, Nachrichten, klar, braucht man nichts drüber zu sprechen und dann natürlich die Apps in der Your Way App Gallery und natürlich auch die entsprechend installierten. Und jetzt ist was ganz, ganz Interessantes, ja. Die macht die App wirklich meiner Meinung nach einmalig, ja. Und zwar könnt ihr suchen nach Apps und dann wird euch nämlich, das war schon angekündigt, nicht nur die Apps angezeigt, die jetzt zum Beispiel in der Your Way App Gallery sind, ja, sondern zum Beispiel auch Apps bei APK Pure, ja, oder APK Monk, ja, und so weiter und so weiter. Also aus verschiedenen App-Stores bekommt ihr die Sachen angezeigt. Auch von Download APK. Ja. Ich finde das wirklich sehr, sehr cool. Das heißt, ihr habt hier gleich eine Übersicht und da findet ihr dann auch entsprechend durchaus auch alternative Installationsquellen. Ja, wie so oft, ne? Jetzt gucke ich mal gerade hier meine meist gehasste App, ja, also WhatsApp, ne? Also da kann man durchaus installieren, ja. Und zwar gibt es hier sogar noch über die offizielle WhatsApp Webseite kann man es also direkt installieren aus der Suche heraus, ja. Also ihr seht, das geht wunderbar. Und somit hat man eben auch als Nutzer ohne Google Mobile Services hier kein Problem, fast jede App zu finden. Das finde ich sehr, sehr schön. Und es ist halt eben, wie gesagt, alles total direkt integriert in diese Such-App zusätzlich zu Amazon. Und als Suchmaschine für Websuchen, ja. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel mal gucke und gebe jetzt da mal OxKoi ein, so, ja, dann kriege ich natürlich zuerst hier die OxKoi Messenger App gezeigt, ja, hier jetzt über APK Pure beispielsweise, ja, und kann ich den natürlich installieren. Falls sie auf dem Gerät ist, kann ich es auch gleich öffnen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel da im Internet davon suchen will, da ist oben so ein Feld Search More in Quant. Q-W-A-N-T. Und das ist eine Suchmaschine, eine Alternative zu Google. Und dann kriege ich hier die entsprechenden Ergebnisse über Quant. Und die ist wirklich hier sehr schön integriert in diese App. Man hat hier auch einige Einstellungsmöglichkeiten. Ja. Quant selbst sagt, dass sie hier sehr auf Privatsphäre Rücksicht nehmen. Und es ist wirklich eine sehr interessante Suche. Man kann auch in Social Networks suchen. Ja. Und ich finde es wirklich äußerst gut gemacht, äußerst schön, auch optisch gut gelungen. Und man kann auch hier Links direkt weiterleiten, also die Suchlinks quasi von Quant weiterleiten an jede beliebige App. Und das ist einfach eine schöne Geschichte. Also wirklich eine vernünftige, gute Lösung, gute Alternative zu Google Search. Meiner Meinung nach sogar einen Tacken besser. Ja, weil die Möglichkeiten, die euch in dieser Suche direkt gegeben werden, hier sind umfangreich und lange nicht so restriktiv wie in der Google-Suche. Da kriege ich immer die Krise. Ja. Kann da von mir hier in der Google-Suche rumsucht, ja, und dann probiert irgendwas anzuklicken oder was zu vergrößern oder sonst was, und immer geht da nichts. Das ist hier wesentlich besser gelöst. Richtig schön. Also, Wahnsinn. Alternative App-Stores werden automatisch gesucht, mehrere App-Stores. Ihr werdet so gut wie alles bekommen, ja, an Apps über diese Stores. Eine interessante alternative Suche, die Quant, ja, Quant.com, die könnt ihr auch aufrufen, beispielsweise übers Web. Da gibt es auch erstmal eine News-Übersicht. Das sieht man auch gleich eingeblendet. Ja. Und da könnt ihr dann entsprechend auch im eurem Browser hier suchen. Ja. Es gibt übrigens auch hier einen Inkognito-Modus in der Suche. Ja. Also man hat hier eigentlich an alles gedacht und es macht Spaß, ja, es macht wirklich Spaß. Ich bin normalerweise kein Freund von solchen Such-Apps, weil das mache ich dann lieber im Browser, wenn ich im Internet was suchen will, aber hier hat man wirklich eine zentrale Anlaufstelle, um eben alles durchzugucken. Also, Paddle Search ist kostenlos natürlich downzuladen in der Huawei App Gallery, die ihr auf jedem Honor- und Huawei-Gerät habt. Ob es im Play Store gibt, weiß ich das gar nicht, wäre aber relativ sinnlos, meiner Meinung nach. Ich guck mal schnell, aber das wäre, wie gesagt, das wäre ziemlich sinnlos. Nee, scheint es auch nicht zu geben. Jupp, genau. Wäre auch nicht zu geben. Also Petal Search mit T, ne? In der Huawei App Gallery. So. Was haben wir noch? Moment, wo waren wir denn hier? Ah, ja, genau, cool. Das Huawei Mate 40 ist jetzt als Rendering aufgetaucht und mein lieber Herr Gesangsverein, das wäre eine schöne Sache, wenn sich das wirklich hier so bewahrheiten würde. Okay, vielleicht bin ich ein klein wenig enttäuscht, weil es gab ja Gerüchte, dass das so transparent wäre. Ne? Ich habe mich ja gleich gefragt, ja, wie soll denn das funktionieren, bitte? Ja, soweit sind wir noch nicht, dass wir durchsichtige Elektronikkomponenten haben. Möglicherweise wäre so, hätte ich mir können vorstellen, dass unten ein Teil eben nicht durchsichtig ist und das Display weitestgehend durchsichtig. Das hätte natürlich sehr viele Vorteile, wenn man da mit rumläuft, ne, und das Display ist so semi-transparent, ja, dann kann man hier sehr schön auch noch die Umgebung sehen. Das wäre eine Sache gewesen, das wäre der erste Schritt zu diesen Terminals von The Expanse, ja, wo ich so drauf stehe, diese Terminals. Aber wie gesagt, da waren wohl zu viele technische Hürden, dass man das jetzt schon wagen würde. Und so sehen die ersten Renderings halt aus wie ein, ja, in Anführungszeichen normales Smartphone, ja, nicht transparent. Aber das Display vorne ist deutlich abgerundeter, ja, also noch mehr Screen zur Verfügung. Auch links und rechts an der Seite heruntergebogen, ja, stark heruntergebogen, sodass man eben ein sehr weites und breites Display hat im Vergleich. Die Rückseite allerdings, ja, ist dann wirklich der Hammer. Da ist so ein Block, ein rechteckiger Block, und auf diesem Block ist neben der Quadcam oder sogar eine Fünffachkamera, wenn ich das sehe, genau. Was sind da die Quad? Sept ist 6. Was ist denn 5? Hex, oder? Genau. Hexakamera, genau. Und da ist auch ein Aufdruck drauf, ne? 100-fach Zoom. Okay? 100-fach Zoom. Da bin ich mal gespannt, ob das nicht einfach nur so ein Wunsch ist von demjenigen oder von ich weiß nicht, wo dieses Rendering herkommt, ja, ob das jetzt was Offizielles ist oder so, das ist sehr geheimnisvoll. Aber auf diesem Rendering ist eben auch neben diesem Kamerablock, also neben dieser Hexakamera, eben auch ein Display drauf. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Display. Und dieses Display kann euch auch ein Selfie-Bild quasi anzeigen. Das heißt, das seht ihr, was im Sucher der App zu sehen ist. Und deswegen gibt es keine Front-Facing-Kamera mehr. Diese kleine Cam, die kann man ja auch nehmen, dieses kleine Display kann man auch nehmen für Videochats. Ja, also das ist definitiv was. Und von daher will ich mal gucken, wenn es eine Selfie-Kamera oder eine Kamera eben für Videochat gibt, auf der Vorderseite, dann ist die unter dem Display auf jeden Fall. Eine Öffnung ist dann nicht mehr zu sehen für diese Kamera. Also es gibt kein Punch-Hole oder Notch oder ähnliches, weil braucht man ja eigentlich nicht. Ne? Vorne hat man hinten hat man dann eben auch die Selfie-Kamera drauf und hier unter dem Display selbst soll dann eben eine Kamera sein. Ich werde auf jeden Fall den Artikel auch mal verlinken. Wie gesagt, wie aussagekräftig das jetzt ist, das möchte ich noch dahingestellt sein lassen. Es ist auch ein Rendering. Es kommt aber darauf an, natürlich, von wem ist das Rendering hier überhaupt veröffentlicht worden. Ist das überhaupt aussagekräftig oder nicht? Wir werden sehen. So, nächstes, Google Android 11, wieder so eine Meldung, wo ich sage, ach schade, Mensch, Google, warum hast du dich breitschlagen lassen, warum machst du denn sowas? Google wird ab Android 11 tatsächlich ein 5GE-Icon einführen und damit macht es sich natürlich auch mit Schuld an der, an der Fehldarstellung von einem 4G-Netzwerk. Ja. Wer war das? AT&T hat angefangen in den USA und haben einfach ihr altes 4G-Netzwerk 5G genannt, 5GE. Ja, so. Und jetzt wird das tatsächlich bei Android 11 eingeführt bei Google, diese Anzeige. Wenn ihr also in eurem Display seht 5GE, dann ist es kein 5G. Es ist kein 5G-Netzwerk, es ist 4G. LTE ist es. LTE und nicht 5G. So, das ist meiner Meinung nach sehr schade. Hier hat sich Google, AT&T gebeugt und bringt jetzt quasi Falschinformationen unter die Leute. indem sie eben 4G-Netzwerke als 5GE anzeigt. Finde ich wirklich sehr, sehr, sehr schade. Eigentlich nur, wenn 5G ohne E drin steht, ja, und das ist natürlich dann auch sehr übersichtlich, ne? Das E wird dann so klein sein, dass man es eh kaum sieht. Wird es dann also tatsächlich ein 5G sein, mit also unter 6 GHz und bei Millimeter Wave Cellular Bands steht da 5G Plus. Ja, also. Ein bisschen schade finde ich das schon und frag mich, warum hat man sich da jetzt breitschlagen lassen? Ich finde es nicht richtig. Ja. 4G ist eben kein 5G, auch wenn es AT&T gerne hätte. Das Oppo Ace 2 kommt in der Evangelion Limited Edition. Richtig. Nein, ihr müsst jetzt nicht in die Kirche gehen, sondern es geht hier um Neon Genesis Evangelion, das Kult Anime, Manga aus der Feder von Gainax, ja, und die haben ja schon sehr viele Merchandises verkauft. Es fahren Autos rum, Neon Genesis Evangelion Autos, die man normal kaufen konnte in Japan, natürlich in limitierter Zahl, und es gab schon des Öfteren verschiedene Smartphones und jetzt kommt auch Oppo Ace 2 in den Genuss eines exklusiven Brandings und Designs für Neon Genesis Evangelion, das Nerf-Handy, ja, was halt eben hier hinten auch aufgedruckt ist, passend eben zu dem Design von Neon Genesis Evangelion. Richtig cool, die technischen Daten sind auch gar nicht so schlecht, ja. Snapdragon 865 Chipsatz, natürlich 5G, klar. Es gibt eine Version mit 8 GB RAM und 128 GB Storage, aber auch 8 GB RAM mit 256 GB Storage und die echte Evangelion Edition natürlich, nämlich Hightech ohne Ende, ist die 12 GB RAM-Version mit 256 GB Storage. 6,55 Zoll Super AMOLED Screen mit FHD Plus Auflösung, 90 Hertz Bildwiederholfrequenz, HDR10 Plus, 16 Megapixel Selfie Shooter. Da habe ich die Vorderseite, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Und Moment. Ja, hinten ist da eine Quad-Kamera drin, 48 Megapixel Hauptkamera und 8 Megapixel Ultraweitwinkel, 2 Megapixel Monochrom und 2 Megapixel Tiefenkamera, also dürfte eine Time-of-Flight-Kamera sein. 65 Watt Fast-Charging ist möglich, wow. Das heißt, da muss man nicht lange warten, bis das Gerät vollgeladen ist. 4000 mAh Akku und Android 10 ColorOS 7 wird auch schon vorinstalliert sein. So, und ihr erinnert euch noch an das Sony-Gerät, das so die, ja, so, die halbe Leistung bietet, ja, für 1145. Ja, gut, ich meine, das hier ist eine Special Edition, ja, und es wird hier außerhalb Chinas erwartet zwischen 650 bis 700 Dollar. In China selbst kostet das Teil 565 Dollar. So, damit, ja, sage ich nur eins. Wenn man sich das Handy kauft, dann hat man auch noch genug Geld für einen Abend mit Misato. Ja. Wenn man sich das Sony kauft, dann wird es nichts mit dem Date von Misato. Da gibt es nicht genug Bier und Rahmen dafür, für dann, was übrig bleibt dann. Im Geldbeutel. Tja, so sieht's aus. Gut. Sharp bringt auch noch ein geniales Gerät raus, und zwar das Sharp Aqua Zero 2 mit 240 Hertz Display. Ihr habt's gehört. So, jetzt könnt ihr natürlich sagen, okay, 240 Hertz ist so ungefähr so sinnvoll wie ein 4K Display auf dem Smartphone. Ja, sehe ich genauso. Gut, ne? Also, es ist so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ne? Wer hat die meisten Hertz auf dem Display? Ne? So 144 Hertz war bisher der Trend, das, was am meisten eben Bildwiederholfrequenz hat jetzt 240 Hertz von Sharp. Gut, Sharp hat die Krone dafür gewonnen. Gut, wunderbar. Alles klar, was haben wir sonst noch? Ein Snapdragon 855. Naja, okay. Ne? Und Moment, 6,5 Zoll hat dieses wunderbare Display. 3130 mAh Akku, 12 Megapixel Hauptkamera und eine 20 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Also sehr mutig, nur eine Dualcam hier rauszubringen. Wow, das ist echt mutig bei so einem Gerät. Wird noch im Jahr 2020 erwartet. Ja, es ist ja schon was Besonderes, muss man sagen. Ja. 8 GB RAM und 256 GB Storage. Ja, genau. Und das Ganze soll etwa $730 kosten und kommt in Japan. Kommt jetzt nach Taiwan, so genau, Japan, ist das Teil schon draußen und, okay, nicht übel, muss man sagen, vielleicht kommt sie auch nach Europa, nicht wegen dieser Herzzahl, aber ansonsten ist es auch, sieht es auch aus wie ein ganz solides Gerät und optisch gefällt mir das von der Vorderseite gut, weil auf der Vorderseite ist wirklich sonst gar nichts zu sehen, außer am Display und einem sehr, sehr kleinen Bezel unten oben. Das war's. Und das ist ja auch nicht schlecht. So. Jetzt habe ich so viel Zeit wieder verpulvert. Eigentlich wollte ich jetzt noch jede Menge Sachen loslassen wegen Huawei, aber das Wichtigste habe ich ja auch eigentlich schon gesagt. Ja, USA schießt sich ins eigene Bein. Die neuen Bestimmungen, Gesetze, die jetzt verabschiedet wurden, um eben illegal, meiner Meinung nach, Huawei unterzubuttern, sind vollkommen sinnlos. Wie ich eben schon gesagt habe, auch hier wird in dem Artikel nochmal erklärt, dass hier genug Alternativen vorhanden sind. SMIC beispielsweise als Ersatz für TSMC. ST Electronics steht ebenfalls bereit. MediaTek-Prozessoren werden eingesetzt. Das ist bereits beschlossen, dass es Geräte mit MediaTek-Prozessoren gibt. Aber jetzt springt auch Foxconn Huawei zu Hilfe. Und das, obwohl Foxconn ebenfalls eine Firma aus Taiwan ist. Die sind bereit, die Huawei-Bestellungen, die an TSMC gegangen sind und noch offen sind und deswegen wahrscheinlich auch abgelehnt werden können. Ja, es ist noch ein bisschen kompliziert. Es werden ja dauernd Bestellungen gemacht. Es ist noch eine große Bestellung, die ist schon gemacht worden und die muss auch ausgeliefert werden. Dann gibt es allerdings schon wieder neue Bestellungen, ja, und die werden wohl nicht ausgeliefert werden können. Ja, das hat die USA schon klar gemacht. Ja. Weil TSMC eben mit US-Technologie die Chips herstellt. Das macht Foxconn nicht. Die haben ja eigene Technologien. Und deswegen können die Order von Huawei übernehmen, sofern Huawei das möchte. Also man hat es Huawei bereits angeboten, bereit sind sie jedenfalls und können die auch liefern, die Sachen. Und die Umstellung ist wohl für Foxconn kein großes Problem. Man sieht also, hier bekommt Huawei auch Rückendeckung von Firmen aus anderen Ländern, nicht nur von anderen chinesischen Zulieferern, sondern eben auch von Firmen, die sich unabhängig gemacht haben von den USA. Und das sendet auch ein weiteres Signal heraus an alle Firmen, egal wo auf der Welt, macht euch nicht abhängig von den USA, dann könnt ihr auch nicht erpresst werden. Und eure Geschäfte sind gesichert. Wie fortschrittlich die 5G-Technologie von Huawei im Vergleich zu der Konkurrenz ist, kann man auch sehen, was ich vorhin schon angedeutet habe, an einem neuen Antennensystem, das jetzt entwickelt wurde, nämlich ein System, das sich Cable-Free nennt. Und wie der Name schon suggerieren lässt, ist hier eine kabelfreie Anbindung möglich von Sendeanlagen, die mit 5G arbeiten. Und das Interessante ist, dass bei dieser 5G-Technologie die Kabelverbindungen als Flaschenhals gelten. Also da, wo man früher gesagt hat, naja, das ist das stärkste Glied in der Kette, die Sendestationen sind schwächer, jetzt ist es genau umgekehrt. Jetzt werden die Sendestationen teilweise gebremst durch die Kabelanbindung. Natürlich auch, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, es müssen ja auch in diese Gegenden, wo so eine Basisstation gebaut werden soll, auch tatsächlich sehr schnelles Kabel gelegt werden. Ja? Das heißt, da muss unter Umständen jede Menge investiert werden, einfach nur um eine Basisstation aufzubauen. Anders mit dieser Cable-Free-Basisstation. Die kann quasi ohne teure Verlegung von High-Speed-Kabeln in Betrieb genommen werden. Und das hat man auch schon eindrucksvoll demonstriert, indem man einfach auf Bergen das aufgebaut hat und dann hat man dort besten 5G-Empfang gehabt. Ja, so sieht's aus. Mobile Anlagen, die einfach so hingestellt werden können und die auch sich verbinden dann ohne Kabelverbindung mit den entsprechenden Sendeanlagen, die wiederum von Huawei in der Infrastruktur bereitgestellt werden. Eine fantastische Geschichte meiner Meinung nach. Günstig, extrem schnell. Man hat die auch sehr stark optimiert, diese Antennenintegration mit zum Beispiel mit der verbesserten Strahlungswirkung. Das bedeutet, dass weniger unnütze und unnötige Streustrahlung auftritt und damit eben auch weniger Energie verbraucht wird. Und das dürfte auch dann die Anwohner freuen, eben die Strahlungsmenge reduziert. Ja, das ist eine schöne Sache und das alles findet nicht nur in der Theorie statt, sondern die sind da. Ja, die sind da, die sind freigegeben. Die kann jede Gemeinde, die kann im Prinzip, sofern es das Land erlaubt, ja, kann im Prinzip jeder Verantwortliche einsetzen und damit eben 5G Geschwindigkeiten optimal ausnutzen und mit möglichst wenig Aufwand ohne Kabelanbindung. Das ist wirklich High-End pur, muss ich sagen. Und sowas geht mir als Technik-Fan einfach wie Balsam runter, ja, weil einfach das Ganze in sich stimmig ist. Und da sieht man, wie weit Huawei vorne ist. Allein dieses System zu entwickeln für andere Technologien auf 5G-Basis, das klingt schon fast absurd. Ja. Die haben noch Schwierigkeiten, an die Leistung von regulären 5G-Anlagen ranzukommen von Huawei, kriegen es nicht gebacken und können auch die entsprechenden Technologien gar nicht in diesen Mengen liefern. Weshalb es ja auch immer wieder Ausnahmeregelungen gibt. Zum Beispiel dürfen ländliche Gebiete in den USA nach wie vor Huawei-Technik benutzen. Die muss nicht abgeschaltet werden, weil es ist niemand, der die ersetzen kann von der Menge her. So einfach ist das, ja. Naja. Gut, dann etwas noch zum Schluss, was Kurzes vielleicht. Der Messenger Signal führt für den leichteren Gerätewechsel eine PIN ein. Wenn ihr jetzt sagt, Moment mal, das ist doch schon längere Zeit so gewesen. Ja, richtig, das ist tatsächlich so. Nur, dass jetzt auch die PIN zur Sicherung von Profildaten, Einstellungen und lokalen Kontakten auf Signal-Server eben genutzt wird. Vorher war der PIN einfach nur eine Zugangskennung sozusagen, wenn man zum Beispiel das Gerät wechselt, ja, da muss man sich mit der PIN identifizieren. Ohne diese PIN kann man auch den Signal-Account nicht mehr freischalten. Jetzt wird diese PIN eben auch genutzt für die Sicherung zu verschlüsseln, Profildaten und so weiter, die eben genutzt werden, um dann einen Wechsel etwas einfacher zu machen, weil das ist immer natürlich ein Problem bei Signal, der Wechsel. man geht hier auch in Richtung dann, dass man vielleicht doch nicht nur eine Telefonnummer braucht. Ja, bisher ist Signal strikt an die Telefonnummern gebunden. Also es gibt keine Möglichkeit sonst. Ja. Aber man hat hier auf jeden Fall hier schon ein bisschen was jetzt vorbereitet, damit es vielleicht in Zukunft doch auch ohne Telefonnummern klappen könnte. So, damit komme ich jetzt mal zu der Community-Sache. Ich glaube, viel gab es nicht. Das war diesmal ziemlich ruhig in der Community. Zunächst mal ging es hier. Ah ja, genau, das ist interessant. Der Chris hat was gepostet, und zwar mit der Unterschrift. Es wurde aber auch Zeit. Action Blocks ist jetzt verfügbar, und Action Blocks ist eine App, die man installieren kann, um Routineaktionen auf dem Startbildschirm mit Schaltflächen zu ermöglichen. Eigentlich etwas, was man denkt, wie, das gab es noch nicht. Ja, das sollte doch eigentlich, so sollte es doch eigentlich schon immer sein. Man kann also bestimmte Aktionen auf dem Screen durchführen, die man eben mit dem Google Assistant beispielsweise machen kann, ja, normal auf Zuruf, aber hier hat man es dann eben auf dem Display, ja, Anrufe kann man zum Beispiel machen, ja, wie ich jetzt auf dem Screenshot sehe, ja, die Heizung einschalten, ja, oder mit dem Auto navigieren zum bestimmten Ziel, also man sitzt das vorher ein, ja, und gibt dann ein quasi, so als ob man das zum Assistant sagen würde, was der Google Assistant ausführen soll. Und dann kann man dieses Kommando eben ausführen, einfach mit einem Druck auf den Knopf. Und zwar eben zum Button, und zwar eben auch auf dem Hauptbildschirm. Also wenn ich den Google Assistant noch nutzen würde, dann würde ich mich darüber auch jetzt freuen. Aber ich nutze nicht mehr. So, der Juma hat hier in der Community ebenfalls noch geschrieben: Hallo Rio, für deine Empfehlung mit der P-Cloud bin ich dir sehr dankbar. P-Cloud hat im Moment den besten Linux-Client. Die automatische Synchronisation funktioniert einwandfrei, auch bei großen Dateien, die oft unterbrochen werden. Da scheitern die meisten Clients, und oft fangen diese dann auch an, die große Datei wieder von vorne runterzuladen. Für die kundenseitige Verschlüsselung verlangen sie im Moment 125 Euro. Das finde ich etwas kostspielig. Habe mir das Verschlüsselungstool Cryptomator angeschaut. Das erstellt einen Container und verschlüsselt ihn. Jede Datei, die neu dazukommt, wird einzelverschlüsselt. Das bedeutet, dass nur die Änderungen in die Cloud hochgeladen werden und nicht der ganze Container. Dieses Tool kann man natürlich für alle Clouds verwenden. Kennt jemand das Tool, und was haltet ihr davon? Also, zunächst mal schön, dass dir der Hinweis da gefallen hat mit P-Cloud. Ich nutze es ebenfalls noch hier, also nach wie vor habe ich das hier in Benutzung, weil ich habe ja auch Linux, und da muss ich dir recht geben, also ich habe noch keine bessere Anbindung gefunden. Für mich ist es einfach nur ein Laufwerk, ein Verzeichnis, und das ist schon eine schöne Sache. Ja. Die Verschlüsselung ist in der Tat natürlich, schreckt einem das nun ab, aber diese 125 Euro, das ist, wenn ich das richtig weiß, Lifetime. Ja, also man kann auch monatlich noch wählen, monatlich so und so viel zahlen dafür, aber ich finde das Angebot eigentlich ganz gut, 125 Euro Lifetime. Ist vielleicht aber auch im Verbindung mit dem Linux-Client vielleicht auch okay, dass man dann Cryptomator nutzt, weil das Problem ist, soweit ich das weiß, ist, dass man das nicht wie ein normales Laufwerk, glaube ich, einbinden kann, weil es da eben diese Authentifizierungsschwierigkeiten gibt. Das wäre einfach nicht mehr sicher genug, wenn man P-Crypt da nutzt, ja, die sind da wirklich sehr, sehr auf Sicherheit bedacht, und das wäre wohl zu unsicher. Und deswegen ist Cryptomator da sogar die bessere Lösung, ja, mal abgesehen davon, dass es natürlich kostenlos ist. Ich habe selbst nur wenig Erfahrung, beziehungsweise keine Erfahrung. Ich kenne es nur von Berichten und so weiter. Von der kann ich dazu nicht viel sagen, aber ich würde mir es auf jeden Fall mal angucken, den Kryptomator. Ich mache es bisher so, dass ich die Dateien einfach symmetrisch verschlüssel mit GBG. Ja, das ist natürlich auch ein kostenloses Tool. Das funktioniert ganz gut, je nach Linux-System und Software, die man eben nutzt, muss man da auch nichts mehr groß machen. Also das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel hingehe und öffne hier meinen Dateimanager, hier unter Manjaro, das ist der Tuna, ja, und ich gehe hier ins P-Cloud-Verzeichnis rein, ja, und jetzt gucke ich mal, wo habe ich denn hier eine verschlüsselte Datei, ja, und klicke hier doppelt drauf, zum Beispiel hier in der Textdatei, dann geht hier eben der Emacs auf und fordert mich auf, ich soll hier bitte das Passwort eingeben, und wenn ich das mache, dann wird es automatisch entschlüsselt, ich muss nichts mehr weiter tun, und das bedeutet also maximale Integration in das System, und das reicht mir eigentlich. Das Einzige, was man eben da machen muss, ist, dass man eben diese Dateien lokal verschlüsselt und erst dann in das P-Cloud-Verzeichnis natürlich schiebt, ganz klar. Und ansonsten kann man das dann quasi on the fly, wie es so schön heißt, nutzen in den entsprechenden Applikationen, je nachdem, was man für ein Linux-System eben hat. So, jetzt gucken wir mal, ist was sonst noch was? Moment. Ach so, ja, nee, das war schon von letzter Woche. Okay, nee, da ist dann sonst nichts mehr drin. Gut, ich sag ja, war nicht so viel los in der Community. So, und was haben wir noch? App der Woche natürlich, ganz klar. Ich habe mich gewundert, warum diese App noch nicht App der Woche war. Ich hatte die schon mal vorgestellt. Das war, glaube ich, auch ein Hinweis, eine Empfehlung aus der Community. Und die habe ich mir auch, das habe ich mir auch installiert. Es ist ein Spiel, ein RPG, allerdings mit einer richtig schön gemachten Optik. Moment, ich öffne es gerade mal hier aus dem Emacs raus. Ja, hier, also die ist richtig putzig, ja. Ist aber ein vollwertiges RPG mit viel Arbeit, so wie man das eben gewohnt ist. Man hasst es oder man liebt es, ja. Grinding, aufpowern vom und Quests lösen und hin und her, ganz klar. Das nennt sich Cat Quest. Ja, stimmt. Es war wirklich schon mal im Uncast davon zu hören, aber nicht App der Woche. Also, keine Ahnung wieso. Ja, vielleicht hat ich es noch nicht probiert zu dem Zeitpunkt. Oder nur kurz. Aber ich bin schnell auf den Trichter gekommen, dass es richtig genial ist, Cat Quest. Und damit für mich auf jeden Fall diesmal die App der Woche. Das war fast eine Wiederentdeckung, ja, als ich das dann hier mitbekommen habe. Was? Moment, das war noch nicht App der Woche. Das kann ja gar nicht sein. Ne? Dann habe ich schnell nachgeguckt. Ja, doch, tatsächlich. Warum? Ich verstehe es nicht. Ja. Super schöne Grafik, putzig, schöner Sound auch. Ja. Spielidee, okay, ist eben typisch RPG. Aber dieser Flair da drin ist wirklich gut gelungen. Es macht Spaß. Es kommt keine Langeweile auf. Das wird in Singapur programmiert. Und man merkt so ein bisschen den Stil davon. Ja? Das muss man schon sagen. So Chinese, Japanese RPG hat ja immer so einen speziellen Flair. Und so ist es auch hier. Es macht einfach Spaß. Und es hat auch deswegen einige Lorbeeren eingeheimst. Also der Entwickler wird jetzt nicht hyperventilieren, weil die App jetzt App der Woche geworden ist im Uncast, ja, sondern der hat schon Auszeichnungen bekommen von Famitsu Magazine Golden, 21st DICE Awards, EMGAC 2017, GameStar 2017 und. Also, das Teil ist schon prämiert und, wie ihr jetzt eben auch schon gehört habt, tatsächlich schon einige Zeit verfügbar. Nämlich schon 2016 war das schon verfügbar. Da wurde es auch gleich hier in der Tokyo Game Show 2016 Indie Showcase nominiert, beziehungsweise nominiert, genau. Das war also ja wunderbar. Also ich sag's ja, 60 Nebenmissionen, 60 Dungeons, Höhlen voller Beute, ja. Und ja, und das Wichtigste jetzt, ne? Wie der Name schon sagt, Cat Quests, ja. Es sind Katzen, Leute. Katzen, ihr spielt mit Katzen. Muss ich dann zu was sagen? Runterladen, ja, kostet 5,49, aber dafür habt ihr dann auch ein echtes, vollwertiges Game. In-App-Purchases, Fehlanzeige gibt es nicht, Ende Gelände, das ist doch mal wieder richtig erfrischend. Ihr könnt das Spiel voll spielen, ohne dass ihr noch was dafür ausgibt. Für 5,49 ein vollwertiges RPG-Game. Cat Quest von The Gentle Bros und damit meiner Meinung nach zu Recht App der Woche. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort seid ihr richtig, dorthin gehen und dort könnt ihr alles loswerden. Die Links und weitere Informationen zu den behandelten Themen findet ihr in den Shownotes, in eurem Podcast-Player. Irgendwo müsst ihr das aufklappen können, die Shownotes, und dort findet ihr dann alles da drin. Damit wünsche ich euch auch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.